Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 363, wenn noch eines muss. Thema heute OnePlus 5 oder OnePlus 5, wie man das auch immer nennen will, ja, sorgt für jede Menge Medienrummel, da werde ich gleich drüber erst erzählen. News gab es jede Menge diesmal, weniger diesmal bei der Community, es war wohl zu heiß wieder, kann ich absolut verstehen. Aber ich habe noch was für euch, ja. Wird also trotzdem interessant. Und die App der Woche, das wird auch, ja, eine Nische bedienen, ja. aber es ist trotzdem was Schönes, finde ich. Ja. Gut, Thema OnePlus 5 sorgt für Medienrummel. Ja, ich habe in der diese Woche jetzt geschaut, was so alles los war, natürlich wie immer, ja, in den Tech-News, und da war eins klar. Zumindest im Android-Bereich gab es eigentlich ein vorherrschendes Thema, und das war eben das Erscheinen des OnePlus 5, das ist jetzt offiziell erhältlich in vielen Ländern, und was da berichtet wurde an Massen, also ungelogen, ich habe hier in meinem Feedreader, also mindestens 45% aller Nachrichten haben sich um das OnePlus 5 gekümmert, und das für 7 Tage. Ja, das ist wirklich unfassbar. So was haben wir noch nicht erlebt. Ja, also, dass da könnten sich die Apple-Fans noch eine Scheibe davon abschneiden. So vehement war das. Und ich finde, es ist ein kleines Phänomen. Ja, also OnePlus ist ja eigentlich jetzt keine Firma in der gleichen Liga, von zum Beispiel von der Größe her, wie zum Beispiel Samsung oder HTC oder sowas, ja. Und trotzdem schaffen die es, so aus dem Stand heraus, wieder mal das am meisten beachtete Telefon, Smartphone zu sein, das auf dem Markt rauskommt im Android-Bereich. Ja. Faszinierend. Ich meine, ja, sie sind absolut gut. Ich habe ja schon vorletzte Woche, also im Uncast Nummer 361, die technischen Daten und so weiter beleuchtet. Und natürlich muss man sagen, dass es ein absolut gutes Gerät ist für den Top-Preis. 499 Euro sind es, glaube ich. Da kann man echt nichts sagen dagegen. Für das Geld kriegt man wirklich jede Menge Leistung. Wenn ich das zum Beispiel mit dem Pixel XL vergleiche, was ja immer noch aktuell ist, da kommen wir dann schon in Regionen, wo man sagt, ja, also über die Hälfte günstiger und mehr Leistung. Ja, also zumindest mal rein von den technischen Daten her. Da gibt es natürlich noch ein paar Einschränkungen. Die Kamera kann zum Beispiel nicht mithalten mit der Kamera von Pixel beispielsweise. Aber trotzdem, insgesamt gesehen, also mindestens faszinierend. Ja. Und das schlägt sich natürlich hier nieder bei diesen Berichten, aber es ist trotzdem frappierend, wie massiv da die Artikel sind. Ja. Und nicht nur positive Artikel. Ich habe auch einen Artikel gefunden bei den XDA Developers. Da wird geht's wieder darum, dass wie schon bei den Vorgängermodellen, ja, es Diskrepanzen gibt bei den Benchmarks, ja, und das soll OnePlus 5, also OnePlus auch jetzt wieder getrickst haben bei dem OnePlus 5. Also das heißt, die Ergebnisse frisiert haben mit speziellen Modis, ja, die dann erkennen, wenn so ein Benchmark-Programm läuft, und dann eben in einen Modus schalten, der normalerweise gar nicht aktiviert wird, ja, um eben die Ergebnisse zu verbessern in den Benchmarks. Das hört sich fast so nach VW an, ne? Also das hört sich fast so an wie so ein Abgasskandal, ne? Und ja, im Prinzip ist es nicht schön, was OnePlus da macht. Sollte sich das dann auch bewahrheiten. Wie gesagt, das wäre nicht das erste Mal. Auch bei anderen OnePlus-Modellen haben die das gemacht. Warum? Ich weiß es nicht. Eigentlich hätten sie es ja gar nicht nötig bei diesen, bei dieser Hardware, die da verbaut wird. Warum man es dann doch noch macht, ich weiß es nicht. Es gab dann aber auch eine Stellungnahme dazu, ja. Und da wird dann eben gesagt, dass man das OnePlus 5 eben so eingestellt hat, damit eben die Benchmarks bei der höchsten Performance laufen, und das wäre halt natürlich und normal eben für alle Geräte und auch für die Medien und für den Consumer, ja, so dass man die wahre Leistung des Gerätes eben dann sieht. Ja. Und sie haben nicht die CPU also overclocked, ja, und das wäre ja dann schon mal okay. Ich sag mal so, es ist dann in Ordnung, solche Benchmarks, wenn in normalen Benutzen solche Werte auch erreicht werden können oder solche Einstellungen, solche Modis auch erreicht werden können, ja. Das bedeutet, wenn zum Beispiel bei hoher Last, also bei hoher Rechenanforderung, dann die CPU in diesen selben Modus schaltet, ja, wie beim Benchmark, und dann eben den Akku in einer halben Stunde leer saugt, dann ist es okay. Ja. Wenn die aber nicht in der normalen Benutzung in diesen Modus schaltet, wo dann maximale Power abgefragt wird, dann ist es absolut nicht okay. Ja, denn dann ist es Betrug. Ganz einfach. Ja. Und wie gesagt, die Stromaufnahme ist dann natürlich sehr, sehr hoch in einem solchen Modus. Normalerweise wird heute mit den Kernen ja gespielt. Es gibt mehrere Kerne, die eben nur wenig Leistung haben, dafür aber sehr stromsparend sind. Im Standby-Modus ist das Smartphone fast immer in diesem, also mit diesen Kernen am Laufen. Ja. Und wenn dann eben zum Beispiel eine Anforderung kommt, sagen wir mal ein rechenintensives Spiel, dann werden halt eben die anderen Prozessoren dazu geschaltet, und man hat eben dann diese Art. Das soweit so gut, ja. Wenn aber dann zum Beispiel, was ja öfters mal gemacht wird, der normale Ablauf so ist, dass es eben eine gewisse Gigahertz-Zahl vom Takt des Prozessors nicht überschreitet, um eben Strom zu sparen, ja, und dass dann nur bei diesen Benchmark-Tests die wahre, ja, kann man ja so sehen, die wahre Leistung des Gerätes freigeschaltet wird, also die Clock-Sperre quasi aufgehoben wird, ja, und dann ist es nicht okay, ja. Wenn, dann muss es auch so laufen, wenn eben so ein Spiel das anfordert, damit auch das Spiel in der maximalen Leistung laufen kann, falls nötig. Ja, das ist der Unterschied. Das geht natürlich auch auf den Akku, ganz klar. Aber so ist es nun mal. Dann dürfen sie eben auch dieses Gerät nicht im Benchmark laufen lassen, wenn das nicht der normale Betriebszustand ist. Ja, so ist es eben. Genau das Problem haben wir ja bei gerade einem guten Beispiel im Autobereich, ja. Dass eben diese Werte auf dem Prüfstand, ja, gar nicht in diesem Modus gar nie erreicht werden im normalen Straßenverkehr. Wenn das Auto diese Werte so sich selbst so einstellen würde wie auf dem Prüfstand, immer beim Fahren, dann wäre alles okay, dann wäre es kein Betrug, dann wäre es gut. Dann wäre es gut für die Umwelt. Ja? Aber nee, man will ja hier den Leuten so das Rasen schmackhaft machen und nur noch ein paar PS rausholen, ne? Und dann hat man eben ein kleines Problem, ja, denn das widerspricht sich dann eben halt, ja, gute Abgaswerte und Power ohne Ende, ja? Also im Extrem. Ja, und hier ist es dann eben genauso, perfekte, super, maximale mögliche CPU-Leistung, ja, bedeutet auch extrem schneller Verbrauch des Akkus, ja, ruckzuck ist das Ding leer. So, deswegen kann man so sagen, ja gut, wir machen es so, dass der Akku eben nicht so schnell leer wird, tut man eben nicht die Leistung voll ausnutzen, gut, aber bei Benchmarks darf man es dann eben auch nicht tun, sonst ist es Betrug, ganz einfach. So. Nach dem Negativen, natürlich, wie gesagt, das wird das Positive von dem OnePlus sicherlich nicht beeinflussen bei einem solchen Medienrummel. Ich meine, man muss sich das mal vorstellen, wie viele Leute das jetzt lesen, ja, und dann auch überhaupt erstmal darauf aufmerksam werden. Das kann schon langsam in den Mainstream-Bereich dann überschwappen, wenn so eine große Posting-Anzahl in der Tech-Presse herrscht, ja. Da kann es auch schon mal rüberschwappen in die Mainstream-Presse und dann ist es auch sehr, sehr gut für OnePlus. Allerdings vielleicht nicht ganz so gut für die Nutzer, die dann eins haben möchten. Und ich möchte fast sagen, dass OnePlus auch schon hier einen Schritt in diese Richtung geschafft hat. Ja, bereits schon am 20. Juni übrigens hat NTV, ja, der Nachrichtensender, schon darüber berichtet und schreibt, OnePlus 5 ist Weltklasse zum Sonderpreis. Ja, und beleuchten dann einige technische Daten und so weiter und so weiter. Und da muss man ganz klar sagen, da kommt es gut weg. Ja, da kommt es sehr gut weg. Ja. Übrigens, diese 499 Euro, das ist für die 64-GB-Variante. Die einzig wahre Variante kostet 560 Euro. Da sind wir dann aber bei 128 GB und 8 GB RAM. Also richtig gut. Und da sollte man also die 60 Euro mehr, ja, die kann man da schon investieren, würde ich sagen. Dann hat man auch ein zukunftssicheres Telefon. Jo, OnePlus also auf dem richtigen Kurs. Hoffentlich bekommt ihr noch eins. Wenn ihr eins wollt, würde ich sagen, kauft euch das bald, sonst wird das nicht mehr verfügbar sein. Dann komme ich mal zu den News. Da gibt's was Interessantes von Google Allo mal wieder. Ja, also es wird da ja permanent was dran gemacht von Google, finde ich gar nicht schlecht. Ja, immer wieder werden Kleinigkeiten und auch größere Sachen ja dran gearbeitet und gefixt. Das finde ich ganz gut. Jetzt zum Beispiel hat Google Allo eine direkte Verbindung mit Duo bekommen, mit Google Duo. Das ist ja auch oft gefragt worden. Ja, Leute wollen offenbar nicht irgendwie zwei getrennte Apps haben, alles Mögliche zu machen. Man will offenbar so eine eierlegende Wollmilchsau, ja, mit jedem Menge Funktionen, die vielleicht 70% der Leute gar nicht brauchen. Aber Google hat da was Interessantes gemacht, und zwar, die haben einfach sozusagen einen Link dazu eingefügt, wenn man so will, ja, einen App-Link zu Google Duo für die entsprechende Person. Dazu wurde auch das Google Duo geupdatet. Und wenn man jetzt zum Beispiel also in einer Konversation ist mit jemand in Allo, dann erscheint oben links neben dem Profilbild, rechts neben dem Namen, ein Duo-Symbol. Ja, so nur diese Kamera mit diesem komischen eckigen Kreis da. Ja, genau. und dann wird einfach diese Person in Duo angerufen. Ja. Das ist gar nicht schlecht. Oder man versucht es zumindest in Duo anzurufen, sofern er das natürlich installiert hat, geht es nur, klar, logisch. Und damit hat man im Prinzip eine Integration von Google Duo gemacht in Allo, hat aber trotzdem zwei separate Apps, so dass jemand, der sagt, Videotelefonie will ich nicht, werde ich mir nicht installieren, ja, kenne ich auch einige Leute, grundsätzlich lehnen die das ab. Ja, warum, weiß ich nicht, ich fange mit denen keine Diskussion an, komme ich vielleicht nochmal dazu. Dann hat man aber trotzdem Allo drauf, ja. Ob da jetzt dieser Link drauf ist oder nicht, spielt ja gar keine Rolle dann, ja. Auch bei dem Gegenüber, wenn man da drauf tippt und den hat Duo nicht installiert, dann kriegt man eben die Nachricht, dass es aussichtslos ist, den zu probieren, mit Videochat zu erreichen, ja. Also, es gibt immer wieder Sachen, die kann ich zwar nicht verstehen, warum man jetzt zum Beispiel so eine App, so ein paar MB, ja, von Duo nicht installieren will, ja, also Allo ist eigentlich auch recht sparend mit dem Platz, wenn man also das frisch installiert, ist es nicht besonders groß. Google Duo auch sehr, sehr schlank, muss man sagen. Kann also die beiden Programme, beiden Apps installieren, wenn man beides nutzen möchte. Wenn nicht, kann man aber auch das sparen. Ja, so ist es gut. Wenn jetzt alles zusammengefasst würde, wäre die App nicht kleiner. Ja? Aber jeder müsste das installieren, ob er die Funktion nutzt oder nicht. Deswegen, ich bin es eigentlich so gewohnt, von Linux auch ein modularer Aufbau. Ja, man installiert nicht immer das Gleiche nochmal, ja, wenn man es gar nicht haben möchte, sondern es werden nur die Sachen installiert, die man braucht, ja, die Libraries, die Hintergrundfunktionen, die man auch tatsächlich für die entsprechenden Programme benutzt, ja, und das beugt auch eine gewisse ja, ein gewisses Sicherheitsproblem vor, ja. Also das heißt, je weniger Dienste laufen, desto sicherer ist es, ganz klar. Und wenn man dann auf einiges verzichten kann, warum sollten die denn im Hintergrund laufen? Ja, so ist es. Egal. Lange Rede, kurzer Sinn. Google ist wieder geupdatet worden. Warum immer noch keine SMS? Also zunächst mal, das ist auch gefragt worden von den Leuten. Das hat also jetzt Google nicht einfach so aus Spaß gemacht, ja? Sondern das ist auch gefragt worden. Viele Leute wollten auch diese Video-Chat-Unterstützung in Allo haben, ja, und bekommen die jetzt quasi das so, wie es eigentlich auch bei Hangout war, ja? Nur dass eben hier separat noch eine App gestartet wird, aber von der Funktionsweise her ist es identisch, ja? Man tippt auf das Videosymbol, ja, und dann gibt's eben einen Videochat oder auch nicht. Ja, gut, ich bin jetzt immer ein bisschen durcheinander, aber warum gibt's zum Beispiel diese SMS-Funktion nicht bei Allo? Das frage ich mich natürlich schon, weil die so häufig gefragt wird. Für mich selbst ist es Mumpitz, ja, sehe ich gar nicht ein. Aber es scheint wirklich eine Nachfrage dafür zu geben. Und wenn ich, egal welche Nachricht über Allo, immer kommen die Leute und fragen nach SMS. SMS, SMS, ja. Dieser vorsintflutliche Dreck da, ne? Egal. Gut. Aber warum wird's nicht installiert? Vielleicht ticken die so wie ich, die Entwickler, und sagen, tut mir leid, wir wollen unser modernes Produkt nicht mit dem alten Kram kaputt machen, ja? Dann schreiben die Leute SMS, ja, und das ist nicht kompatibel. Wo sind denn die Multimedia-Funktionen? Die paar Carrier, die das jetzt im Momentan unterstützen, ja? Dafür haben wir eine separate App. Das nennt sich Messenger. Ja, vielleicht könnte man ja hier auch so ein Icon da reinsetzen, so ein Messenger-Icon, und vielleicht umgekehrt im Messenger auch ein Allo-Icon. Ja. Aber ist ja egal. Gut, Google sollte es einfach machen, wenn es so viele Leute fragen, sollen sie es halt einfach machen. Ja. Die Leute können nicht zum Glück gezwungen werden, wenn die eben diese vorsintflutliche SMS-Technologie nutzen wollen, bitte sehr, ja. Warnhinweis noch hinklatschen, dass, wenn man keine SMS-Flatrate hat, dass man sich arm schreiben kann damit, ja. Also ich habe das mal ausgerechnet, ich wäre so etwa 200 Euro los im Monat, ja, wenn so eine App einfach die Nachrichten, die ich über Allo und so schreibe, ja, wenn die einfach als SMS verschickt werden würden. Daher bin ich froh, und ich habe auch bei Hangouts immer sofort das abgeschaltet und habe eine separate SMS, damit es nie SMS-App, damit es niemals passiert, ja, dass ich aus Versehen den Leuten SMS schicke statt Allo-Nachrichten. Ja. Ich weiß nicht, warum das niemand sieht, aber okay, gut, alles klar. Man kann die Welt nicht verbessern, man kann die Welt nur bedienen. Ja, und das muss halt Google jetzt machen. Der Webclient ist ja schon angekündigt, ist bisher auch noch nicht auf dem Markt. Habe ich auch gedacht, dass es vielleicht bei der Google I.O. gezeigt wird. Wurde nicht gezeigt. Naja, okay, was soll man machen? Gut. lang genug jetzt drüber gesprochen. Humble Bundle Roguelikes, die Firma Roguelikes hat da schöne Games im Angebot. Ja, ich mache jetzt gar nicht so lange rum damit. Guckt mal rein, wenn ihr euch dafür interessiert. Das sind viele interessante Spiele drin. So Desktop Dungeons, Bit Dungeon 1 und 2. Ja, Pixel Heroes gibt's beispielsweise da. Und auch Heroes of Loot. Das sind eigentlich interessante Games, die noch vor kurzem richtig Kohle gekostet haben. Könnt ihr also wie immer dort selbst bestimmen, was ihr zahlt. Ja, wenn ihr das Maximum oder der Durchschnitt über den Durchschnitt zahlt von momentan 4,69 Euro, dann würdet ihr alle diese Games auch bekommen. Ansonsten könnt ihr natürlich das auch hier staffeln dann. Ja. Übrigens, die Soundtracks sind auch wieder dabei, was ich immer sehr, sehr schön finde. Tolles Goodie. Ja, das LG Venture X ist vorgestellt worden, also ein neues Outdoor-Telefon von LG, und da werde ich ja immer sehr hellhörig, ja. Aber leider, wie immer, hat sich bestätigt, auch hier, Outdoor-Handys sind normalerweise Krücken. Unglaublich, was dort immer angeboten wird. Ich kann es gar nicht nachvollziehen, ja. Warum das so ist, man denkt offenbar, diese Zielgruppe, die braucht gar keine Power, keine Ahnung, wer in den Wald geht, der ist ja noch zurückgeblieben, ja, der braucht ja keine Power oder sowas, Unsinn, das finde ich sowas von blöd, anmaßend, dumm von den Firmen, ja, dass sie sowas machen. Warum, ich weiß es wirklich nicht, aber warum gibt's keine High-End-Telefone mit Outdoor Rugging, sag ich mal, ja, also dieses Verkapseln im Auto. Eigentlich brauchst du nicht mehr, ja. Verstehe ich nicht gut hier, das LG Venture X. Ich hab geguckt, sieht schön aus, hat Hardware-Buttons, was sicherlich interessant ist, im Gelände, also beim Cachen, im Winter vor allem, wenn man die Handschuhe anhat, ist immer noch besser, Hardware-Buttons für die grundlegenden Sachen zu machen. Gut, aber dann Display 5,2 Zoll würde ja noch in Ordnung gehen für ein Autogerät, ja. Aber dann Qualcomm Snapdragon 435. Was die sich dabei gedacht haben. 2 GB RAM. Leute, wir schreiben das Jahr 2017. Ja. Und dass das nicht die Abenteuer vom Raumschiff Enterprise sind, kann man daran erkennen, weil hier eine Technologie verwendet wird, die zum Heulen ist. 2 GB RAM im Jahr 2017. Heiligs Blechle. Ja. 32 GB Storage. Ja. Gut, Front-Facing-Kamera 5 Megapixel, Rear-Kamera 16 Megapixel kommt auch. Ist auch in Ordnung. 4100 mAh Akku. Und jetzt die Frage, ja. Wenn es so ist, dass die Power so niedrig machen, damit die Leistung eben, also damit man mehr Akkuzeit hat, dann hätte man auch keinen Klopper 4100 mAh verbauen müssen. Mit diesem Akku, ja, würde das Google Pixel beispielsweise 2 Tage laufen. Verstehe ich nicht. Ja? Egal. Gut, USB Type-C, ja, wurde hier angegeben. Ich bin etwas verwirrt, ehrlich gesagt, warum das da angegeben wird, weil auf dem Bild hat das Teil hier ein Micro-USB-Anschluss und kein USB-C. Deswegen gehe ich einfach mal davon aus, dass das hier in der Liste ein Fehler ist. Micro-USB-Anschluss hat das Teil, ja, was sicherlich auch zu verkraften ist. Ja, also das ist jetzt nicht essentiell, würde ich mal sagen. Ne? Ja, Android 7.0, na immerhin mal was, ne? Und 2 Farben. Preis steht hier leider nicht dabei, großartig. Moment mal, ich guck nochmal auf einer anderen Seite, ob ich da was finde. Ja, also $329 hört sich zwar erstmal gut an, aber es ist natürlich für diese Leistung, wenn ich jetzt gerade sehe, 499 Euro, ja, Also diese 329 Dollar würden auch dann mindestens 329 Euro sein. Ne? Beim OnePlus ist es ja auch so, 479 Dollar sind 479 Dollar sind 499 Euro. Ja, frag mich nicht nach dem Sinn da. Ne? Also gut, Steuer vielleicht. Ne? Ja, okay, aber im Vergleich zu der Leistung von OnePlus ist der Preis von 329 nicht okay. Das Ding müsste so wie in diesen Leistungsdaten zwischen, und wirklich, das ist jetzt nicht übertrieben, das müsste zwischen 100 und 200 Euro liegen. Auf keinen Fall mehr. Eher an den 100 Euro orientiert. Denn so eine Leistung kriege ich bei Arcos zwar ohne Outdoor, aber auch für 99 Euro ein Arcos-Telefon mit diesen Daten. Kein Problem. Ja. Nun gut, also das LG Venture X oder X Venture reißt mich nicht vom Hocker. Ja, dann schon eher, was ich heute auf dem Store von Google gesehen habe. Die haben nämlich jetzt auch ein Tab Connected Home. Ja, genau, endlich. Aber leider ist immer noch nicht das Google Home System drin. Ja, aber es ist schon mal ein Anfang gemacht, denn jetzt ist das Google Wi-Fi erhältlich. Ja, diese Wi-Fi-Receiver, ja, oder ja, sagen wir mal, Wi-Fi-Router, speziell für Wi-Fi ausgelegt, für Mesh-Networks. Also wenn man dann zum Beispiel ein größeres Haus hat, dann kann man die eben verteilen so im Haus, dass man überall perfekte Abdeckung hat. Ja. Dann gibt es weiter noch den Nest Protect. Ja, also ein Rauchmelder mit App-Anbindung natürlich, auch mit CO-Alarm, also dass da auch gesehen wird, wenn die Luft so schlecht wird, dass man also jetzt nicht mehr atmen kann, gibt's auch einen Alarm, was auch sehr gut ist, vor allem für die Leute, die zum Beispiel eine Gasheizung haben. Ja, dann den Rauch ist eine Sache, ja, aber wenn die Luft knapp wird, ja, dann merkt man nicht mehr viel. Ja. Und da wird rechtzeitig dann Alarm geschlagen. Ne? Und auch die Nest Kameras, sowohl für Indoor als auch für Outdoor, mit gesalzenen Preisen von immerhin 199 Euro, ganz schön happig. Und auch beim Rauchmelder, für 119 Euro ein Rauchmelder, da werden es doch bei den meistens dann die für 9,95 im Discounter dann, ja, die auch noch eine Zulassung haben. Ja, also ist es halt. Aber es ist ein Anfang gemacht. Das Google Wi-Fi ist also jetzt offiziell erhältlich. Und das dürfte doch einige freuen. Es gibt auch Angebote. Ja, 139 Euro kostet es normalerweise. Wenn man jetzt so einen Doppelpack holt, der ist aber momentan schon ausverkauft, ja, dann würde das sich auf 249 belaufen. Also etwas günstiger, als wenn man jetzt nur einen kaufen würde, also umgerechnet, ne, dann ja, ist das natürlich eine gute Sache. Warum sollte man sich ein Single-Gerät kaufen, also nur ein Gerät, wenn das doch so für Mesh-Network ist? Naja, es ist so, dass es immer wieder leider sogar viele Router gibt, ja, die haben Probleme mit anderen Geräten. Ja, also ich kann zum Beispiel auch einige Geräte nicht einfach so ansprechen, ja, mit der Fritzbox, da gibt's Probleme bei einigen Sachen, andere Router haben wieder andere, die nicht angesprochen werden können. Das ist ein Gerät, das speziell eben von Google darauf, bei Google darauf geachtet wurde, dass es mit allen anderen Google-Produkten zusammenarbeitet. Das heißt, eure Google-Smartphones sollten perfekt damit funktionieren, ohne großen Aufwand. Euer Google Home, wenn es denn dann irgendwann mal kommt, die Nest-Geräte und so weiter und so weiter. Also das Teil ist so darauf ausgelegt und es ist sehr einfach und auch recht performant, muss man sagen. Das heißt, man kann das auch zum Erweitern eines bestehenden Netzwerks nutzen. Zum Beispiel das Teil an die Fritzbox anschließen über einen Gigabit-Port, dann das WLAN komplett deaktivieren in der Fritzbox und hierüber dann das WLAN machen, dann hat man eben ein verlässliches, gutes WLAN-System, auch für eine Wohnung, die jetzt nicht so groß ist, dass man mehrere Stationen braucht. Zusätzlich kann es aber dann halt immer auch erweitert werden. Ja. Ja. Gut. Also das ist auch nicht schlecht, dass das jetzt endlich mal vorangeht und ich hoffe, dass jetzt bald auch das Google Home erhältlich ist. Ja, Telegram ist eine Geschichte, Telegram Messenger, ja, das höre ich immer so oft, wenn es um Sicherheit geht. Ich bin ja aber nicht ganz so sicher, was diesen Messenger anbetrifft, ja. Aus mehreren Gründen, ja, die habe ich auch schon mehrfach dargelegt, also von daher jetzt sinnlos, da jetzt nochmal drauf einzugehen. Interessant ist, dass der Entwickler, der russische Telegram-Gründer Pavel Durov, ja, jetzt vor einem Problem steht. In Russland verlangt man nämlich, ähnlich wie Deutschland von WhatsApp, verlangt Russland Zugriff auf Telegram. Sofern Telegram dem nicht nachkommt, wird das blockiert in Russland, dieser Dienst. Ja, wie gesagt, der russische Gründer Pavel Durov sagt dann aber, damit würden ja wieder Leute in die Fänge, sage ich mal, der US-Server gelangen. Also die Leute würden dann einfach US-Dienste nutzen, wenn sie Telegram nicht mehr nutzen können. Telegram ist offiziell angesiedelt in Deutschland. Ja. Aber man hat hier jetzt schon wieder das Problem mit Russland. Ja. Jetzt aber mal ganz einfach, ja, gefragt. Diese Probleme, die jetzt Russland macht, wird Telegram auch in Deutschland bekommen. Übrigens möglicherweise auch Google Allo, ja, mit der End-to-End-Inkognito-Funktion. Ja. Denn die Behörden haben darauf keinen Zugriff. Gut, in Deutschland hat man es so gelöst, dass man einfach alle abhört, dass man einen Trojaner entwickelt, der sich auf euer Gerät installiert und dann bei Bedarf aktiviert werden kann, um die Daten abzuziehen von eurem Smartphone noch bevor es verschlüsselt wird. Ja, irgendwie müsst ihr das ja eingeben. In dem Fall wird es dann dort abgezogen und übermittelt an die Behörden. Ja, Russland, vielleicht wissen die, sehen die, dass es vollkommener Unsinn ist, sowas zu entwickeln, weil der Schuss wird nach hinten losgehen und zwar gewaltig. Ja. Die gehen halt jetzt den Weg mit Drohen von Sperrung. Ja. Das kann man sich natürlich streiten, was besser ist. Eins ist klar, mit dem Bundestrojaner, der auf Smartphones installiert ist, ist es dann vorbei mit jeglicher Datensicherheit auf den Smartphones. Aus mehreren Gründen, das habe ich in der Rios Wochensicht schon genau gesagt, diese Woche brauche ich nicht nochmal zu tun, wer sich dafür interessiert, einfach die Rios Wochensicht anhören. Aber Fakt ist, dass man da eben auf wesentlich mehr Zugriff hat als auf eure WhatsApp-Nachrichten, nämlich man hat Zugriff auf alles, was ihr mit dem Smartphone macht. Punkt aus, Ende. Im Prinzip ist das das Ende von jeglichem Datenschutz gegenüber den Behörden, ja, in Deutschland, und das ist schon ziemlich happig. Ich persönlich sag dann lieber eine offene Sperre. Dann wissen die Leute wenigstens, woran sie sind. Stellt euch das mal vor, die Bundesregierung wird sagen, okay, wir sperren WhatsApp. Weil WhatsApp gibt uns nicht die Erlaubnis, in den Leuten ihren Accounts zu schnüffeln. Fertig. So, das wäre nochmal eine Aussage. Das würde einen Sturm der Entrüstung hervorrufen. Wahrscheinlich mit der Folge, dass die Sperre wieder aufgehoben wird, so wie in Brasilien beispielsweise. Ja, wo dann die Regierung verlangen kann, was sie wollen. Es wird einfach von den Gerichten ignoriert, und zwar zu Recht. Ja. Und jetzt muss man abwarten, wie das dort aussieht. Ich meine, vielleicht ist da die russische Regierung in einer anderen Position, das zu tun. Ja, in Deutschland kann ich mir das jedenfalls nicht vorstellen. Aber definitiv ist es mal nicht ganz so hinterhältig, ja, wie das mit einem Trojaner zu lösen, der dann jegliche Privatsphäre aushebelt. Ja, weiß gar nicht, was da los ist. Leben wir an anderen Planeten oder was? Mein lieber Schwan, und wir haben uns alle Gedanken gemacht über die Datensicherheit bei Google. Ja? Ich hab's euch ja gesagt, ich habe euch immer wieder gewarnt davor, ne? Aber ich meine, gut, vielleicht haben auch die Hörer vom Uncast da schon das praktiziert, aber das Problem ist eben nicht, sind eben nicht die privaten Firmen, wo der Kunde entscheiden kann, wem gebe ich welche Daten. Nein, die Probleme werden immer von den Regierungen gemacht, wo man sich nicht mehr entscheiden kann. Ja? Ihr könnt euch in Zukunft Telegram, WhatsApp, Text Secure oder was ihr wollt, Allo, ja, egal was. Die Regierung hat dann Zugriff drauf. Fertig. Ja? Ich hoffe, das Bundesverfassungsgericht gibt das Gesetz noch, aber so sieht's aus momentan. Gut, Android Market macht dicht. Dün, dün, dün. Nein, es ist hier kein dramatisch schauendes Murmeltier aufgetaucht. Nein, ach Gott, ist der alt. Ist der Meme schon alt, ne? Wahnsinn, aber finde ich immer noch cool. Nein, sondern das bedeutet eigentlich nicht so viel, ja. Wenn ihr ein Gerät habt mit Eclair, ja, dann also Version 2.1, dann werdet ihr jetzt ein Problem haben, denn der Android Market wird abgeschaltet. Und zwar demnächst innerhalb von kurzer Zeit, Ende Juni, genau. Also jetzt in ein paar Tagen, ja, wenn ihr also noch ein paar Programme haben wollt, installieren wollt auf euren uralt unsicheren Phones, ja, schnell machen, danach wird es nicht mehr gehen über den Play Store zumindest. Eben nicht Play Store, Android Market. Denn das ist nämlich der Grund. Android Market war die Urversion sozusagen. Und dann wurde es zum Play Store. Aber bei Eclair 2.1 oder älter gibt es eben nur den Android Market. Und der wird dann abgeschaltet, wird nicht mehr funktionieren. Also gar nicht mehr funktionieren. Ja. Und bei den Leuten, die jetzt also 2.3 Gingerbread und neue haben, da funktioniert der Play Store, da wird's im Moment noch gehen, die werden aber auch irgendwann dann weggebrezelt, ne, ganz klar. Ich meine, vor 2.1, es hört sich immer so schlimm an, stellt die Unterstützung ein, ne, aber ich meine, ich kann eigentlich nicht sagen, dass man ein Gerät mit 2.1 auch noch nur überhaupt noch benutzen sollte online, ja? Denn das ist einfach zu gefährlich, Leute. Da sind Sicherheitslücken drin ohne Ende, ja. Die waren damals nicht schlimm, weil sie nicht bekannt waren. Jetzt sind die alle bekannt. Und ja, da hat man überhaupt null Schutz, ja. Da könnt ihr mit runtergelassenen Hose durch den Ort laufen, seid ihr genauso ungeschützt, ja. Nein, bitte nicht machen, ja. Seid lieb zu eurer Umwelt. Unicode 10 wird neue Emojis bringen. Ach, das ist wieder eins von meinen Lieblingsthemen. 56 neue Emojis werden kommen, die wir vorerst gar nicht sehen werden. Die wir vorerst gar nicht nutzen können. Ja, genau. Warum? Weil das immer wieder das Problem ist, ja. Gerade bei Android. Ich sag das in letzter Zeit oft, aber es tut mir leid. Es gibt immer wieder Grund zum Jammern, deswegen, ja. Weil eben dieses Emoji-System im OS von Android integriert ist und nicht separat geupdatet werden kann. Und dann haben wir eben genau dieses Problem. Unicode passt sich immer wieder an neue Gegebenheiten, an neue Anforderungen. So gibt es jetzt zum Beispiel, offenbar war das ganz wichtig, ein Gandalf, das ist ein Zauberer. Emoji, ja, für mich ist es Gandalf, natürlich darf auch das weibliche Pendant dazu nicht fehlen, Gandalfine oder sowas, ja, die Elfen, ja, ja, auch da weibliche Menschen, muss ja immer sein, ne, vor allem bei Google, ganz klar, nein, hat ja mit Google nichts zu tun, Unicode möchte da super politisch korrekt sein, ja, und deswegen, yep. Jetzt also das. Da gibt es aber auch noch vernünftigere Sachen, wie zum Beispiel ein Dinosaurier-Emoji, Zebras, ja, Brezeln, chinesisches Essen, Essstäbchen, ja, die würde ich besonders häufig benutzen, Kokosnüsse, ja, und ein offenes Gehirn. Oh Gott. Natürlich kommt auch das Kotz-Emoji nicht zu kurz, das muss natürlich auch drin sein. Ja, aber wir werden es erstmal nicht sehen, warum. Weil es dafür erstmal eine neue Android-Version geben muss. Ja. Ich weiß nicht, ob es, also für Android 8 dürfte es zu spät sein, da wird es sicherlich nicht mehr implementiert werden können. Wenn ja, Hut ab, ja, wenn es Google noch schafft, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht daran, dass das noch reinkommen kann. Also müsste es die nächste Version dann bringen. Hm. Und egal ob es jetzt in Android 8, also O, ne, dann kommt oder nicht, Millionen von Nutzer, die kein Android 8 bekommen werden, werden diese neuen Emojis eben nicht sehen, sondern nur diese Blöcke, Tofu-Blöcke, da sehen. Ne? Und damit ist eigentlich die Nutzung auch von diesen Emojis vollkommen hirnrissig. Ich habe mittlerweile täglich das Problem, dass ich mit Leuten über Allo chatte, benutze die lustigen Smileys und ich krieg oft Nachrichten zurück, da waren Smileys dabei, die konnten sich nicht entziffern und manche sind da ziemlich behäbig. Die wollen dann schon wissen, was das für ein Emoji war, ob ich denen nicht irgendwie so ein beleidigendes Emoji geschickt habe. Ne? Könnte ja sein, also die werden da aber wirklich ungehalten, wenn da irgendwas rüberkommt und die wissen nicht, was das war. Es könnte ja auch ein Stinkefinger sein. Ne? Vor allem mit meinem Sarkasmus als, da weiß man nie so genau, ob das jetzt ernst war oder nicht. Und wenn da dann das Smiley fehlt und einfach nur so ein Block da ist, aua, ja, das kann schon mal in die Hose gehen, sowas, ne? Eieiei. Gut, also Unicode 10 ist auf dem richtigen Weg mit dem Aktualisieren von den Emojis und Android und Google ist nicht auf dem richtigen Weg mit der Implementierung der Emojis in das System, statt es rauszunehmen und separat abzudaten im Play Store. Gerüchte über das Samsung Galaxy Note 8 sind aufgetaut, ja, ne? Könnte man eigentlich auch sagen, weil die gab's ja schon. Ne? Möglicherweise kommt es im September mit 2 Kameras und 6 GB RAM. So viel weiß man, oder vermutet man zu wissen, ja. Preis soll um die 999 Euro liegen. Und ja, was soll ich dazu sagen? Sicherlich ein guter Preis für ein Samsung-Flaggschiff. Ja, hört sich auch sehr aggressiv an. 6,3 Zoll soll das haben, wie das aussieht, und das wäre auch dann irgendwo logisch, ja, 3300 Milliampere Akku, auch das ist logisch, dass die da nicht versuchen, jetzt wieder mehr Akkuleistung reinzupowern nach dem Skandal mit dem Note 7, ja, also falls es wirklich unter dem Namen Galaxy Note 8 rauskommt, halte ich das für absolut blöd, für absolut ein PR-Desaster, meiner Meinung nach. Ich weiß, dass die meisten Samsung-Kunden sich nicht aufregen werden. Die werden sich das Galaxy Note 8 kaufen und selbst, also das ist egal, ja. Nur, ob man viele Neukunden bekommt, wenn in der Technikpresse das, und das wird so sein, immer wieder in Verbindung gebracht wird mit dem Vorläufer Note 7, der in Flammen aufging, ja. Und auch der Spott in verschiedenen in verschiedenen iPhone-Magazinen und Webseiten, ja, kann ich mir da durchaus vorstellen, dass es da richtig rund geht. Ja. Und naja, ich hätte es nicht gemacht an den Herstellern. Jut, ja gut, mehr ist es eigentlich nicht zu sagen über diese Gerüchte. Ob sich die bestätigen, ist auch noch nicht sicher, aber es hört sich zumindest mal logisch an, was gesagt würde, wenn es auch nicht viel ist. Und dass es im September kommt, wäre eigentlich auch vom Datum her logisch, ja, Konkurrenz, ne, im Auge behalten und so, ja. Nur nichts überstürzen würde ich denen aber empfehlen. Ach Gott, stell euch mal vor, die würden da jetzt nochmal so ein Problem machen. Beim S8 scheint alles gut gegangen zu sein. Ja, S8, S8 Plus. Da gibt's keine großen Fälle, die bekannt wurden. Und das heißt, da haben sie aufgepasst und Glück gehabt. Ja, Wahnsinn, gut gemacht. Und das muss auch so sein beim Galaxy Note 8. Ja, ach gut, nur ein Fall. Nur ein Fall. Und die Presse wird sich überschlagen. Ja. Wie Paparazzis. Die legen das Teil dann in die pralle Sonne, ja, mit der schlimmsten App, ja, die es gibt, also mit der rechenintensivsten App, die es gibt, so Dauerbenchmarks, ja, und lassen das in der Sonne brutzeln in der Hoffnung, dass es anfängt zu rauchen oder so. Das werden die tun, 100%ig, ja. Und dann die Paparazzi-Fotos schießen, wenn der Rauch rauskommt, ne? Und dann ihre Story, ne? Ja, so wird es gemacht, so wird es gemacht, ja. Gut, nur kurz noch zu Gerüchten, die momentan über das Pixel 2 im Umlauf sind, ja. Da will ich gar nicht das groß auffassen. In den letzten Tagen gab es eben neue Gerüchte über ein kleineres Pixel und über das andere, was da noch, also das etwas größere. Also ich kann euch sagen, dass diese Gerüchte hanebüchen sind. Also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das so rauskommt. Deswegen würde ich da das einfach mal ignorieren. Das halte ich für blödsinnig. Ja. Das würde der Pixel-Marke extrem schaden, wenn sich das bewahrheiten würde. Aber wie gesagt, es wird sich nicht bewahrheiten, weil das Moonpix ist. Also könnt ihr vergessen. Abhaken. Warten wir bis nächste Woche, da gibt es wieder ganz andere Gerüchte über das Pixel 2. Ja. Jede Woche wird jetzt irgendwas kommen. Ja. Dabei ist immer noch das Pixel, das normale Pixel, das aktuelle Gerät. Mir tut Google so leid, ja, dass die Leute jetzt schon wieder anfangen mit dem Pixel 2 und dann möglicherweise, wenn die Leute das normale Pixel nicht holen, weil sie alle sagen, oh, Moment, das Pixel 2 wird bald kommen. Das wird nicht bald kommen. Das wird noch Ewigkeiten dauern, bis das Pixel 2 kommt. Ganz einfach. So. Jo. Wie gesagt, in der Community, und da komme ich jetzt dazu, da war nicht viel los, aber ich habe für die Community noch was Erfreuliches, ja. Ihr könnt euch vielleicht noch an die Aktion erinnern, was auch einige genutzt haben, für dieses VPN Unlimited, ja, so eine lebenslange Zugang, VPN-Zugang. Ne? Ich habe das jetzt lange getestet, also viele Monate habe ich das jetzt schon und bin eigentlich super zufrieden damit. Ja, kann mich also wirklich sicher auch in offene WLAN-Netzwerke einwählen und habe da eine sichere Verbindung. Das ist gut. Die Encryption-Funktionen sind auch, habe ich auch durchleuchtet. 256-Bit AES-Verschlüsselung wird da verwendet, was eben auch recht gut ist. Ja, und damit genügt es den Anforderungen von einem VPN-Netzwerk. Vor allem für eben Public Hotspots, ja, also definitiv ist mir unbegreiflich, wie man sich einen Hotspot einwählen kann ohne Verschlüsselung oder mit allgemein zugänglichem Passwort. Das ist, da habt ihr die Daten quasi, sendet ihr frei in die Luft, geht einfach gar nicht. Da muss man ein VPN benutzen oder ihr seid schneller gehackt, als ihr gucken könnt. Ja. Die haben jetzt wieder so ein Angebot, das gilt aber nur noch drei Tage, deswegen, wenn ihr das jetzt liest, geht sofort auf die Seite von Stack Social, Link findet ihr in den Shownotes, geht über den Link, das ist ein Rev-Link, sage ich gleich dazu, ihr könnt aber auch direkt über Stack Social gehen, wenn ihr sagt, nee, nix Rev-Link, ja, ansonsten bin ich euch natürlich dankbar, wenn ihr über den Rev-Link geht. Wie gesagt, viele Uncast-Hörer haben schon ein solches Lifetime-Abo abgeschlossen und es funktioniert auch super gut. Ich habe keine Beschwerden gehört, nur positive Sachen gehört bis jetzt. Und ich selbst kann auch nur Positives davon berichten. $49.99. Ja, und das ist momentan also 90% Nachlass. Normalerweise kostet dieses lebenslange Abo $525. Ihr kriegt es für $49.99. Ist das der Wahnsinn? Ihr könnt sogar 5 Geräte damit betreiben. Also auch euer Computer daheim könnt ihr zum Beispiel sichern damit. Oder zusätzlich euer Tablet und euer Smartphone. Alles kein Problem. Ja. Und schnelles Internet auch auf jeden Fall. Also für ein VPN ist es richtig gut sogar. Also vorbei sind die Zeiten, wo die Daten da hintröpfeln mit VPNs, kann man vergessen, hier geht's richtig zur Sache. Und es sind sogar Server zur Auswahl, das heißt, man kann wählen, welchen Server in welchem Land man nutzen möchte. Ja, damit ist auch ein ein dieses V, dieses, ach, wie heißt es, Region-Hopping möglich, ja, also wenn ihr, ne, vorgaukeln wollt, ihr seid jetzt zum Beispiel in den USA oder ihr seid jetzt zum Beispiel in Russland oder in was weiß ich wo, ja, könnt ihr machen und dann entsprechend auf die Webseiten zugreifen, die sehen dann nur die VPN-Adresse aus dem jeweiligen Land, auch gut. Ja, und es sind sogar Server dabei, die eben Video-Streaming und Audio-Streaming ermöglichen. Das ist nicht immer selbstverständlich. Auch nicht jeder Server bei diesem Netzwerk macht es einfach so, ja, weil da fallen natürlich riesige Datenmengen an und das muss ja auch noch schnell sein. Ja. Hier ist es allerdings möglich. Also, Reflink findet ihr in den Shownotes. Ich schreibe ihn auch noch bei YouTube mit rein, damit ihr nicht lange suchen müsst. Und von KeepSolid ist dieser VPN-Dienst VPN Unlimited heißt das. Und das ist die Lifetime-Subscription. Unglaublich. Für was, für wenig Geld man das kriegen kann. Unglaublich. Gut. App der Woche zum Schluss. Jetzt, ich hab ja lange überlegt, ob ich das überhaupt machen kann. Aber warum nicht? Ich hab manchmal so diese Mainstream-Apps da drin, mache ich ja auch mal, ne, wo man schon Angst haben muss, dass ihr die eh schon installiert habt. Aber ich höre immer mal wieder, dass es auch so ein paar mehr Anime-Fans gibt, die als manchmal zuhören, ja, auch von der Rivus Wochensicht her, ne, da vielleicht sogar noch mehr. Und da habe ich mir gedacht, warum nicht mal eine App auswählen, bei der man japanische Sprache lernen kann. Kawaii Nihongo, learn Japanese. Jawohl. Und warum ausgerechnet die? Erstmal, die ist kawaii. Ja? Das bedeutet auf Deutsch süß. Mit süßen Charakteren. Toll verpackt. Ihr könnt sogar spielend lernen. Ja, ihr habt so Games dabei, mit denen ihr die Lektionen quasi wiederholen könnt. Ja, ihr habt getrennte Lektionen für die verschiedenen Zeichenalphabete. Es gibt ja drei verschiedene. Es gibt die Kanjis, Kana, also Katakana und Hiragana, und ihr könnt ja alle drei hiermit getrennt lernen. Das ist auch sehr, sehr nützlich und sinnvoll. Ja, sonst kommt man durcheinander, vielleicht erstmal mit der Hiragana und Katakana anfangen und dann erst auf die Kanjis wechseln, sonst wird's zu heftig. Und das ist halt eben sehr, sehr schön präsentiert, so dass es auch Spaß macht. Ja. Übrigens, diese Nutzung von hier diesen so Anime-Charakteren für Lernprogramme hat in Japan Tradition. Also das wird auch für wirklich ernsthafte Anleitungen und Firmendokumentationen und alles werden diese Anime-Charts benutzt, um eben den Leuten spielend spaßmäßig das beizubringen, was wie zu tun ist. Also ja, sogar wichtige Sachen. Und das hat eine Wirkung, ja, nicht schlecht. Der Umfang ist auch gar nicht übel. 180 verschiedene Karten, die man lernen macht. Das ist so aufgebaut mit so Karten. Das ist eigentlich ein gebräuchliches System, was da genutzt wird. Flashcards, ne? Und die App hat natürlich auch In-App-Käufe, ganz klar. Nicht alles ist umsonst. Ein guter Anfang könnt ihr schon mal machen, kriegt ihr dann auch umsonst, um absolut rauszufinden, ob das für euch überhaupt was ist. Ja. Und dann könnt ihr weitere Lektionen hinzukaufen. Also es ist zwar nicht ganz, also nicht extrem billig, aber auch nicht teuer. Wenn man mal sieht, was normalerweise solche Programme für Japanisch lernen kosten, ist gar nicht so ohne. Das hat auch einen besonderen Grund, wegen der Notierung eben von diesen Kanjis. Ja, das ist selbst in Japan teilweise ein Problem. Lustig ist, die meisten Japaner geben die Sachen in Romajis ein, so werden also die normalen unsere Schriftzeichen genannt, ja, also die normalen Buchstaben, ja, die geben quasi normale Buchstaben ein, um japanische Wörter am Computer zu schreiben. Und mit dieser Umschreibung da, mit dieser Notation, wird es vom Computerprogramm quasi dann umgesetzt. Also eine recht aufwendige Sache. Ihr könnt euch das auch mal angucken. Google hat eine extra japanische Tastatur dafür, Google Japanese Keyboard. Und da könnt ihr mal sehen, wie das so ungefähr funktioniert. Und wenn ihr dann seht, wie die Eingaben von Hiragana und Katakana direkt sind, dann wisst ihr, warum selbst die Japaner eine unsere Tastatur quasi nehmen, ja, um eben diese Wörter zu schreiben. Natürlich ist sie adaptiert, also ist nicht ganz so vergleichbar, aber trotzdem, ja, unfassbar. Aber so ist es nun mal, ja. Kompliziert ist das Schriftsystem auf jeden Fall, die Sprache gar nicht so. Ja, ihr werdet überrascht sein, wie schnell sich ein Lernerfolg einstellen kann, wenn ihr euch da ranklemmt. Ja. Als Ergänzung kann ich euch noch eins mit auf den Weg geben. NHK, der große TV-Sender in Japan, hat ebenfalls einen Sprachkurs. Aber, und das war der Grund, warum diese App absolut App der Woche bei uns werden muss. Denn es hat eine vollständige deutschsprachige Unterstützung. Und wenn ihr deutschsprachig seid und ihr wollt eine Fremdsprache lernen, sollte es immer ausgehend von der eigenen Sprache, um Missverständnisse zu vermeiden, um die Lernprozesse im Kopf auch richtig in richtige Bahnen zu lenken. Da hängt viel mit zusammen. Ich will das jetzt gar nicht so beleuchten, ja. Aber man lernt eben durch das Zuhören, ja, auch ganz wichtig. Und da stört dann eine weitere Fremdsprache in der Mitte extrem stark. Ja, extrem stark. Und deswegen ist die NHK-App nicht App der Woche geworden, weil eben da es nur in Englisch geht. Wenn ihr Englisch gut könnt, könnt ihr euch zusätzlich diese App NHK World Japanese da auch natürlich noch zusätzlich installieren, habe ich auch gemacht, aber für den Anfang würde ich euch dann vorschlagen, doch lieber auf dieses Kawaii Nihongo umzuschwenken oder auszuweichen oder wie auch immer. Genau. Ja. Ist nicht schlecht. Wäre nicht drauf gekommen. Eine Japanisch-App, ne? Übrigens Duolingo und die Sachen, die können deswegen nicht werden, weil die kein Japanisch können. Ja, deswegen werden die nicht App der Woche, ist ja ganz klar. Ja, was soll das? Ja, geht nicht. Die arbeiten zwar dran, aber sie haben es noch nicht geschafft. Da seht ihr mal, wie schwierig so etwas ist. Damit sind wir am Ende vom Uncast für diese Woche. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit auf YouTube. Ja, The Netcasts. Das ist der Channel, dort findet ihr die Community. Sowohl könnt ihr schreiben im Beitrag vom Video, als auch eben im Diskussionsforum auf YouTube. Und die Links und Informationen findet ihr diesmal halt besonders wichtig, auch in dem VPN-Link, ja, auf uncast.thenetcast.com, uncast.thenetcast.com. Ja. Und ja, damit sind wir am Ende. Ja, ich kann nichts mehr sagen. Ja, hab nichts mehr zu sagen, dann vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Habt eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffe ich bis nächste Woche. Tschüss!